Ich lese den Text zur Predigt aus dem Alten Testament, dem zweiten Buch Könige, Kapitel 5, die Verse 8 bis 15. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er erinnert werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten, um den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Guten Morgen auch von meiner Seite. Guten Mittag, Entschuldigung. Ja, ich heiße Felix Rompel, wurde ja vorhin schon angekündigt. Heute gibt es etwas Neues. Vielleicht ist es euch aufgefallen in diesem... Nee, es wurde, glaube ich, geändert. Okay, egal. Auf Seite 9 unter dem Lied seht ihr, da ist so ein bisschen freier Platz gelassen. Und der sollte eigentlich unter dem Predigttext sein, aber ist jetzt noch ein bisschen verrutscht. Egal, da habt ihr Möglichkeiten, wenn ihr während der Predigt denkt, das ist ein cooler Gedanke oder... Das verstehe ich nicht so ganz oder die Frage habe ich. Dann könnt ihr das dort aufschreiben und jetzt kommt das Neue. Nach dem Gottesdienst werde ich hier hinten so in der Ecke sein und da könnt ihr gerne hinkommen und wir können uns gerne weiter über diesen Text, über eure Fragen unterhalten und uns einfach darüber austauschen. Boom, das ist das Neue. Ja. Wenn ihr in eurem Programmheft, das ihr hier habt, mal ganz vorne schaut, vielleicht habt ihr es schon gelesen, vielleicht auch noch nicht, dann seht ihr, dass da ein Zitat ist. Und zwar von Robbie Williams aus einem Lied. Und das ist ein ziemlich bekanntes Lied, Feel von Robbie Williams. Und er singt dort Folgendes: Ich will einfach nur wahre Liebe fühlen in einem ewigen Leben. Da ist ein Loch in meiner Seele. Du kannst es in meinem Gesicht sehen. Es ist wirklich groß. Komm und halte meine Hand. Ich will mit dem Lebendigen in Berührung kommen. Robbie Williams singt hier von einer Sehnsucht, die tief in ihm drinnen steckt. Einer Sehnsucht nach wahrer Liebe, einer Sehnsucht danach, dem Lebendigen zu begegnen. Und ich glaube, er drückt hier etwas aus, was viele von uns ein Stück weit kennen. Eine Sehnsucht danach, wirklich und echt geliebt zu werden. Eine Sehnsucht danach, etwas zu stillen, was wir vielleicht noch nicht mal richtig mit unseren eigenen Worten ausdrücken können, aber was wir irgendwie spüren, was in uns drin ist, wie so ein Loch, das er hier beschreibt. Ich glaube, viele Menschen sind auf der Suche danach, diese Sehnsucht in sich zu stillen. Und die Predigt heute soll auf diese Frage eingehen: Wie kann ich diese Sehnsucht stillen? Wie kann ich wahre Liebe erleben? Wie kann ich dem Lebendigen begegnen? Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, in der es um einen Suchenden geht und heute geht die Geschichte weiter und der Suchende wird ein Findender. Wenn du wissen willst, wie das geht und was dabei passiert, dann musst du jetzt richtig gut zuhören. Vielleicht warst du auch im letzten Gottesdienst nicht dabei und denkst, oh Mist, ich habe die halbe Geschichte schon verpasst. Kein Problem. Deshalb bin ich unter anderem auch hier, weil ich jetzt einfach nochmal einen kurzen Einblick gebe, was ist die Vorgeschichte, was ist bisher geschehen. Naaman ist der Oberbefehlshaber der aramäischen Truppen. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen, auf der höchsten Stufe der Karriereleiter. Über ihm ist nur noch der König und, naja, König wird man per Geburt, nicht jedoch durch Karriere. Also da ist nicht mehr viel Raum. Er hat Macht, er hat Einfluss, er hat Geld, er ist richtig stinkereich. Alle Leute kennen ihn, er ist total berühmt. Und ich glaube, wenn Naaman in unserer Zeit heute leben würde, dann wäre er einer von diesen Menschen, die ständig im Fernsehen sind, nicht weil sie irgendeinen Mist bauen, sondern weil sie immer wieder irgendwelche faszinierenden Dinge tun. Und darüber berichtet wird. Aber Naaman hatte ein dickes Problem. Naaman war todkrank. Er hatte eine Krankheit, bei der seine Haut langsam verfault und bei der irgendwann Teile seines Körpers abfallen würden. Eine Krankheit, die sein Leben richtig schwer gemacht hat und an der er früher oder später zugrunde gehen würde. Und dann hört dieser Naaman von einem Sklavenmädchen, das bei ihm im Haus arbeitet, dass es in einem anderen Land, in Israel, einen Propheten gibt und sie sagt ihm, geh doch dahin, vielleicht ist das eine Antwort, wird er dir eine Antwort sein auf deine Suche nach Heilung, auf deine Suche danach, deine Sehnsucht zu stillen. Und er geht zu seinem König, ist ja gut mit dem befreundet, bekommt ein Empfehlungsschreiben noch mit auf dem Weg, nimmt ziemlich viel an Reichtum und schönen Dingen mit und macht sich mit einer Riesenkarawane auf den Weg nach Israel. Er kommt beim israelitischen König an und erzählt ihm seine Geschichte und der König dort zerreißt seine Kleider, weil er sagt, bist du eigentlich bescheuert? Glaubst du, ich kann dir irgendwie helfen mit deinem Problem? Ich bin auch nur ein König. Ich kann dich doch nicht heilen. Und dieser König denkt, irgendwas ist da im Busch und wahrscheinlich wollen die irgendwie einen Krieg anfangen oder sowas. Er wittert den diplomatischen Eklat. Und hier setzt unsere Geschichte ein. Der Prophet Elisa hört von diesem Kleiderzerreißaktion und ruft Naaman oder lässt Naaman zu sich rufen. Auf drei Aspekte will ich heute eingehen. Das erste wird sein Naamans Erwartung, dann wird es darum gehen, Elisas Reaktion darauf und schließlich Naamans Veränderung. Kommen wir zum ersten. Naamans Erwartung, die große Show. Naaman hatte eine lange Reise hinter sich. Er war etwas unterwegs gewesen und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er sich auf dem Weg nach Israel, auf dem Weg zu diesem König schon so ein bisschen ausgemalt hat. Wie wird das sein, wenn ich dort ankomme mit meiner Karawane? Wie wird das sein, wenn dieser Prophet kommt und mich begrüßt? Und er kannte das von Reisen in andere Länder, in andere Städte. Die Leute, die kannten Naaman damals. Sie wussten, was er für ein Typ ist, was er für tolle Taten schon gemacht hat. Und wenn er in eine Stadt kam, für gewöhnlich, dann wusste er, dass die Leute schon so vorher gesagt hatten, hey, weißt du, wer kommt? Der Naaman. Wie, warte mal, meinst du der Naaman? Ja, der Naaman. Was? Wow, den muss ich mir angucken. Und die ganze Stadt kam vermutlich zusammengelaufen, um Naaman zu sehen und zu sehen, was ist das für ein Typ? Von dem haben wir schon viel. Das ist der oberste Befehlshaber von der aramäischen Truppe und der hat ständig Erfolg bei seinen Kriegen und so weiter. Also, ich stelle mir das so ein bisschen vor, vielleicht kann man das so ein bisschen für heute vergleichen damit, wenn ein Barack Obama in Deutschland unterwegs ist. Am 18. und 19. Juli 2013, also vor ein paar Monaten, kam Barack Obama nach Berlin. Gerade war der G8-Gipfel, ich weiß nicht, in Irland oder ich weiß nicht genau wo, gewesen. Ein Gipfel, auf dem 8 der mächtigsten und einflussreichsten Menschen dieser Welt zusammenkommen und sich beraten. Und Barack Obama war mit dabei gewesen und jetzt kam er nach Berlin. Tage vorher wurden in der Stadt Absperrungen errichtet, Tage vorher wurden Gullideckel verplombt, Straßen wurden gesperrt, es gab an manchen Stellen Ausweiskontrollen. Den Anwohnern wurde gesagt, schließt eure Fenster bitte. Und manche Anwohner wurden sogar mit der Polizei zu ihren Wohnungen eskortiert und wieder zurück, weil sie in irgendeinem Sperrbezirk unterwegs waren. Völlig abgefahren. Und all das nur, weil dieser Mann kam. Die ganze Stadt, das ganze Land wusste Bescheid. Barack Obama kommt nach Deutschland. Ich glaube, vor 4 Jahren war das noch viel faszinierender, weil er da noch ganz neu im Amt war und alle ihn für den Heilsbringer gehalten haben. Aber auch heute noch ist das etwas, wo jeder Bescheid weiß und wo viele Leute hinkommen und sich das angucken wollen. Und jetzt stellt euch vor, Obama kommt nicht nach Berlin, sondern er kommt irgendwo nach Hintertupfingen. Irgendwo, keine Ahnung, irgend so ein kleines Dorf im Taunus oder wie auch immer. Und er kommt dorthin, um einen bestimmten Mann zu treffen. Das ganze Dorf, die ganze Stadt, alle würden dahin rennen und sich das angucken wollen. Und er wusste, wenn ich dahin komme, natürlich werde ich gebührend empfangen werden. Natürlich wird mich dieser Prophet begrüßen und so weiter. Und dann hat er sich das weiter ausgemalt. Wahrscheinlich würde er, dieser Prophet, ihn begrüßen. Er würde dann mit seinem Riesenreichtum kommen und würde schon mal im Voraus ihm so richtig übermäßig großzügig bezahlen für diese Heilung, die dann später stattfinden würde. Der Prophet würde ihm dann irgendeine große Aufgabe geben und er war bereit, alles zu tun. Und selbst wenn er die Büchse der Pandora holen sollte oder sonst irgendwas, er war bereit, er hatte Macht, er hatte Einfluss, er konnte vieles tun. Er würde sich das irgendwie er würde das irgendwie erledigt kriegen. Und natürlich war ihm klar, irgendetwas musste er leisten, um sich diese Heilung zu erarbeiten. Irgendwas musste er zahlen, damit er Heilung empfangen konnte. Irgendwie musste er Gott oder musste er diesen Wundermann ja gnädig stimmen. Und dann, so malte er sich das aus, dann kommt der Prophet und legt irgendwie seine Hände auf ihn und wird irgendwie zu Gott beten. Und vielleicht hat er sich das sogar vorgestellt wie in seinem Heimatland, wo es Priester gibt, die dann in riesen Opferzeremonien sich selber in die Haut ritzen und irgendwelche Opfer da bringen, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Und dann, schwupps, die ganze Show würde damit enden, dass Naaman geheilt werden würde. Naaman dachte nach dem Prinzip, ich leiste etwas und dann wird Gott die Leistung bringen. Er hatte genaue Vorstellungen davon, wie Gott zu funktionieren hat. Ich verhalte mich so, ich mache das gut und dann ist Gott gut zu mir. Ich verdiene mir sein Wirken. Wie bei so einem Prinzen in einem Märchen, der, um die Prinzessin heiraten zu dürfen, erstmal noch den Drachen töten muss und irgendwelche tollen Aufgaben erledigen muss. So denkt Naaman. So funktioniert doch die Welt. Ich war vor kurzem, wollte ich mit einigen Freunden ins Kino gehen, in einen Film. Wir hatten den Trailer gesehen und haben gedacht, wow, das ist richtig cool. Den Film müssen wir uns anschauen, das wird richtig gut. Und dann hat es aber ein bisschen Verzögerung gegeben, weil wir nicht so einen Termin direkt gefunden haben. Das hat also ein paar Wochen gedauert. Und während diesen Wochen habe ich mir mehrmals den Trailer nochmal angeschaut und habe mir gedacht, boah, das wird so ein guter Film. Und man hat so manche Handlungsstränge schon in dem Trailer gesehen, wo man denkt, na, wie geht das weiter? Und ich habe mir so meine Vorstellungen gebaut und Erwartungen aufgebaut. Und guess what? Wir sind ins Kino gegangen und der Film war völlig anders. Es war für alle von uns eine Riesenenttäuschung. Ich glaube, es war bei Naaman ganz ähnlich. Er hatte klare Vorstellungen, so wird das ablaufen und so funktioniert das. Ich zahle, ich bringe irgendeine Leistung und dann wird Gott gnädig sein, dann wird er heilen. Und ich glaube auch heute, viele, viele Menschen, vielleicht sogar alle, die haben irgendwie bestimmte Vorstellungen, wie Gott ist oder wie Gott irgendwie funktioniert. Der eine sagt, also ich bin ja eigentlich kein schlechter Mensch, ich mache nichts Schlimmes, ich bin ja kein Mörder oder so. Also wenn es Gott gibt, also natürlich komme ich dann in den Himmel. Ein anderer würde sagen, also ich versuche so gut es geht, mich wie ein guter Mensch zu verhalten, Also guck mal, ja, ich klaue jetzt nichts oder sowas, ich mache jetzt nichts Schlimmes, ich spende Geld für die Armen, ich engagiere mich sogar noch bei dem Social Day von meiner Firma und ich organisiere sogar noch beim Berger Straßenfest mit. Also ich bin so richtig für die Menschen da, meine Mitmenschen, und natürlich schenkt Gott mir dann Segen, natürlich schenkt er mir Erfolg. Und wiederum eine andere Person würde sagen, ich verstehe es nicht. Ich engagiere mich in der Kirche. Ich arbeite hier voll mit. Ich helfe sogar im Dritte Weltladen. Und trotzdem heilt Gott mich nicht von dieser beschissenen Krankheit. Gott ist unfair. Was soll ich tun, damit er mich endlich heilt? Wir sind stark geprägt von dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Tu etwas, lebe gut, halte die und die Gebote, dann wirst du belohnt, dann muss Gott gut zu dir sein und dich segnen. Und nicht nur unsere Vorstellungen von Gott sind davon geprägt, auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Das läuft vieles oder um nicht zu sagen fast alles so ab. Liebe mich, dann liebe ich dich auch. Sei gut zu mir, dann bin ich auch gut zu mir. Es gibt kaum eine Beziehung, in der bedingungslose Liebe wirklich stattfindet. In der nicht irgendwie ein Hintergedanke da ist. Ja, wenn ich das tue, dann zumindest fühle ich mich gut dadurch oder irgendetwas. Und auch zwischen Naaman und Elisa war das ähnlich. Naaman stellt sich vor, ich komme zu Elisa und ich werde ihm dann all diese Geschenke geben, diesen Riesenreichtum. Und hätte Naaman das, was er da alles dabei hatte, dem Elisa gegeben, Elisa wäre mit einem Schlag der reichste Mann im gesamten Land gewesen. Er wäre mit einem Schlag reicher als der König gewesen. Also das war schon ordentlich. Ich bringe eine ordentliche Leistung. Ich bringe eine richtig große Tat. Und dann muss ja auch die Heilung kommen. Dann, Naaman, Wundermann, dann wirst du mich doch heilen. Die Vorstellung, dass es anders funktionieren könnte, war unvorstellbar für Naaman. Doch Naaman erlebt, dass Gott anders ist, als er sich das vorgestellt hat. Und hier ist, glaube ich, nochmal interessant zu gucken. Es kann sein, dass wir bestimmte Erwartungen und Vorstellungen haben, wie Gott ist und was er wie tut. Aber wie willst du herausfinden, ob das, was du dir vorstellst, wirklich stimmt? Wie will man wissen, ob dieses Bild von Gott stimmt, wenn man sich nicht darauf einlässt, ihn kennenzulernen und ihn zu erleben? Lass uns gucken, wie es bei Naaman weitergeht. Naaman erwartet also die große Show. Er kommt da angereist mit seinem Reichtum, mit seinem Protz, mit der Bereitschaft, ich werde eine große Tat tun, irgendwas Großes, womit ich mir das verdiene. Ich werde, egal wie, in dieser Show dieses Wundermannes mitwirken. Und dann passiert das Unfassbare. Alles kommt ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Elisa reagiert mit einem erlebnispädagogischen Ansatz. Und damit sind wir beim zweiten Punkt angekommen. Elisas Reaktion. Erlebnispädagogik. Ja, manche schmunzeln, weil ich soziale Arbeit studiere. Elisa hört von der Reaktion des Königs, dass der König seine Kleider zerrissen hat. Und wie reagiert er darauf? Was sagt er? Er sagt, lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Er sagt nicht, damit er inne werde, dass hier jemand ist, ein Wundermann, der ihn heilen kann, sondern damit er inne werde, dass ein Prophet hier ist. Ein Prophet war ein Verkünder von Wahrheit. Ein Prediger, der Menschen Wahrheiten von Gott verkündet hat. Einer, der Menschen das Wort Gottes weitergibt und der ihnen zeigt, so ist Gott. Und Elisa sagt, dieser Mann, der braucht nicht einfach nur jemanden, der ihn irgendwie heilt von seiner Krankheit, sondern er braucht was ganz anderes. Er braucht viel mehr. Er braucht jemanden, der ihm zeigt, so ist Gott, der ihm Gottes Wort verkündet und der ihm zeigt, wie anders Gott vielleicht ist, als seine Vorstellungen sind. Elisa weiß, dass Naamans Problem eigentlich viel tiefer ist. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Am Ende ist Naamans Aussage nicht, wow, hier ist wirklich ein Wundermann am Werk gewesen, ich bin gesund geworden, sondern was Naaman sagt ist, Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Das ist absolut revolutionär. Das ist der Unterschied zwischen einem Wundermann und zwischen einem Propheten, dem er hier begegnet. Er bekommt etwas über Gott mit. Und Elisa will ihm das erleben lassen, wie anders Gott ist. Wie anders Gott ist als die Erwartungen Naamans. Und das passiert auf verschiedene Arten und Weisen. Stellt euch vor, zurück zu Obama. Stellt euch vor, Obama kommt nach Hintertupfingen. Ja, da ist der Hubschrauber in der Luft. Er fährt da mit seiner Limousine oder wahrscheinlich mehrere Limousinen, damit keiner weiß, in welcher er jetzt genau sitzt oder sowas. Fährt er da lang und die Security-Leute überall Straßen sperren. Die Leute kommen alle zusammengelaufen. Er kommt, hält vor diesem Haus, um diesen Mann zu treffen, klingelt. Oder irgendeiner seiner Security-Leute klingelt. Und der Kerl kommt einfach nicht raus. Der sagt ihm nicht Hallo. Der kommt noch nicht mal raus und sagt ihm, ach hallo, ja, schön, dass du da bist. Sondern er schickt irgendeinen Boten, der ihm irgendwas ausrichtet. Was in Vers 10 steht, das ist wie so ein Schlag ins Gesicht. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen. Elisa schickt einen Boten und kommt nicht selbst an die Tür. Und das ist ein Skandal, das ist völlig anders, als Naaman es sich ausgemalt hat. Und hier fängt das an mit der Erlebnispädagogik. Erleb mal etwas, was anders ist, als du es dir vorgestellt hast. Und Naaman kann noch nicht mal all die Geschenke, die er mitgebracht hat, er kann sie noch nicht mal Elisa übergeben, weil der ist ja gar nicht da. Und dann noch was. Es gibt keine Riesenshow. Es gibt kein Beschwören, es gibt kein Handauflegen, es gibt keine Opferzeremonien, um Gott gnädig zu stimmen. In Vers 11 sagt Naaman später, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich von meinem Aussatz befreien. Da merkt man, er hatte andere Erwartungen, er hatte andere Vorstellungen und das wird enttäuscht für ihn. Und dann noch was. Er kriegt eine Aufgabe aufgetragen, die nun wirklich jeder in Israel hätte machen können. Nicht die große Tat, nicht das große Ding, sondern also in einen Fluss gehen und dann sich 7-mal untertauchen. Wie lächerlich ist denn das? Wie albern. Jeder kann sich so waschen. Und das Wasser ist noch nicht mal besonders sauber. Das war völlig unverständlich für Naaman. Und hier ist, was Naaman lernen sollte durch diese Erlebnispädagogik. Punkt 1. Ich komme nicht raus zu dir. Naaman, du bist nichts Besonderes. All dein Reichtum, all deine Macht, alles, was du erreicht hast in deinem Leben, macht dich nicht zu etwas Besonderem vor Gott. Vor Gott sind alle gleich. Der segnende Gott ist nicht für die Mächtigen, er ist für die Demütigen da. Dann, zweiter Punkt. Elisa will nicht, dass Naaman denkt, dass dieses Wunder aus Elisas Kraft heraus geschieht. Er soll nicht sagen, wow, was für ein Wundermann, sondern er soll erkennen, dass Gott da am Werk ist. Und Elisa tut gar nichts. Er sagt ihm nur, tu das. Aber Naaman soll erleben, wie Gott am Wirken ist und erkennen, dass es Gott, der da dieses Wunder tut. Und dann noch etwas, was Naaman lernen soll. Die Aufgabe, die hätte wirklich jeder machen können. Ich habe es gerade schon gesagt. Jeder Bettler, jeder Arme, jedes Kind, jeder irgendwie komische Persönlichkeit, jeder hätte das machen können. Und Naaman muss sich fragen, willst du mir sagen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen diesen Menschen und mir? Bist du ein Gott ohne Normen? Und ja, das ist meine Antwort. Alle sind vor Gott gleich. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Aber nicht etwa, weil Gott keine Normen hat und weil er sagt, ach, ist mir egal. Sondern alle Menschen sind vor Gott gleich, weil Gott so unglaublich hohe Normen hat. Weil kein Mensch da jemals drankommen könnte. Und wenn du die größte Tat irgendwie machst, die toll ist, aber du könntest hier niemals da drankommen. In Römer 3, okay, stell dir einmal das kurz vor. Wenn es wirklich einen Gott gibt, der uns erdacht und gemacht hat und der uns jede einzelne Sekunde in unserem Leben am Leben erhält, wenn es so einen Gott gibt, dann sollten wir ihn ganz und gar für ihn leben. Dann sollte er die oberste Priorität in unserem Leben sein. Aber kein Mensch lebt so. Selbst die guten Leute, selbst die, zu denen wir aufschauen, die wir vielleicht Vorbilder finden, leben eigentlich für sich selber. Und dann, wenn es ihnen schlecht geht, da geht man vielleicht zu Gott hin. In Römer 3, Vers 23 steht: Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen uns Menschen vor Gott. Die Herrlichkeit Gottes ist so unglaublich groß, dass kein Mensch sich das jemals erarbeiten oder verdienen könnte. Die Gnade Gottes kann nicht verdient werden, sie muss empfangen werden. Und wie reagiert Naaman darauf? Wir kommen gleich nochmal näher darauf zu sprechen, aber er ist zornig, er ist schimpfend, er ist rasend, weil er sagt, das kann doch nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich nichts tun kann, um meine Heilung zu verdienen. Und dann ein vierter Punkt, den Naaman lernt, erlebnispädagogisch. Es ist eine Aufgabe, die ihn demütigt. In den Fluss steigen muss er ohne seinen Reichtum. In den Fluss steigen muss er dabei legt er seine Kleidung ab. Er geht in den Fluss, er wird sich untertauchen und alle Menschen werden sehen, wie er wirklich aussieht, werden seine Wunden am ganzen Körper sehen. Er muss ganz ehrlich sein und zugeben, ich kann hier nichts zu beitragen. Ich bin rein auf Gottes Gnade angewiesen. Die Heilung und Rettung und das Erleben des Wirkens Gottes ist etwas, was nicht erarbeitet und gekauft werden kann, sondern, und das ist der Kern des christlichen Glaubens, es kommt nicht auf unsere Leistung an, sondern nur auf Gottes Gnade. Ein Pastor hat einmal gesagt, und das findet ihr auch hier auf diesem Zettel abgedruckt: Alles, was man braucht, ist nichts, aber nur wenige Menschen haben das. Alles, was man braucht, ist nichts. Zu erkennen und zu akzeptieren, ich kann nichts dazu beitragen, vor Gott besser dazustehen. Ich kann nichts dazu tun, um mir irgendwie das Geschenk der Gnade Gottes und seiner Liebe zu verdienen. Nur wenige Menschen kommen an diesen Punkt, das zu erkennen. Ja, Gott ist anders. Bei ihm musst du nichts bringen. Alle sind vor ihm gleich. Er ist kein Gott, der darauf wartet, dass du die große Tat tust, damit er darauf reagieren kann. Weil er selbst längst das Große getan hat, die große Tat getan hat. Damit du einfach demütig annehmen kannst. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Da ist ein Problem, das uns von Gott trennt. Wir kommen nicht mehr an diese Herrlichkeit Gottes dran. Wir drücken sie nicht mehr aus mit unserem Leben. Wir haben irgendwie etwas verloren. Es ist wie eine Art innerer Aussatz, den wir Menschen haben. Und wir können nichts daran ändern. Aber... Und hier kommt die wunderbare, herrliche, richtig schöne Botschaft. Gott selbst hat alles daran geändert. Jesus hat die große Tat getan. Was eigentlich Naaman tun wollte und was viele Menschen heute in irgendeiner Art und Weise tun wollen, irgendeine große Tat, um dadurch vor Gott gut dazustehen. Eine große Tat, durch die wir Gottes Herrlichkeit wieder zum Ausdruck bringen und seine Liebe und Rettung und Wahrheit im Leben finden. Diese große Tat hat Gott selbst in Jesus Christus getan. Er lebte das perfekte, vollkommene und völlig makellose Leben, das wir hätten leben müssen, um an diese Herrlichkeit ranzukommen. Und dann starb er am Kreuz, die große Tat, in der er über den Tod, Krankheit und Trennung von Gott triumphierte. Die große Tat, durch die wir an all dem Anteil haben können. Die große Tat, die es uns ermöglicht, Gottes schenkende Gnade zu erleben und ihm zu begegnen. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Wie gehen Menschen nun damit um, mit dieser Botschaft, mit dieser Nachricht? Bei Naaman, finde ich, kann man das ganz gut sehen, was für Möglichkeiten es gibt, darauf zu reagieren. Und damit kommen wir zum dritten Punkt dieser Predigt, Naamans Veränderung. In dem, wie Naaman reagiert, sind zwei grundsätzliche Möglichkeiten zu sehen, wie, glaube ich, Menschen heute auch auf das Evangelium, auf diese Botschaft, die ich gerade erklärt habe, reagieren können. Das erste ist Ablehnung. Und er wandte sich und zog weg in Zorn, heißt es in Vers 12. Naaman reagierte wütend, zornig und unverständig. Wenn ein Mensch heute hört, dass er selbst nichts beitragen kann, dazu geheilt zu werden und Gottes Gnade zu verdienen, dann ist das etwas völlig Abgefahrenes. Dass wir uns bei Gott nichts verdienen können, dass er einfach schenkt und wir annehmen müssen, dass Gott völlig bedingungslos liebt und seine Rettung ein reines Geschenk ist, das geht über unseren Verstand hinaus. Das können wir nicht verstehen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Das ist zu wunderbar, um der Realität zu entsprechen. Dass jemand mich liebt, einfach nur so, völlig ohne Bedingungen, völlig ohne Erwartungen, das kennen wir sonst nicht. Das ist unglaublich und irgendwie auch demütigend. Das kann nicht wahr sein. Von dieser Vorstellung wird Naaman überwältigt und er reagiert mit Ablehnung. Das kann nicht sein. Völlig wutentbrannt bricht er seine Zelte ab und will zurück nach Hause. Das ist die eine Art, wie Menschen auf das Evangelium reagieren können. Ablehnung. Zu sagen, das ist viel zu abgefahren, das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Das kann ich nicht glauben. Und dann gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, die wir auch bei Naaman sehen. Er macht sich auf den Heimweg und dann kommen einige Diener zu ihm und sagen, Naaman, hör mal, wir haben doch diese lange Reise jetzt hierher gemacht. Und du warst bereit, wirklich alles zu tun. Ich meine, du hättest die Büchse der Pandora geholt oder den Drachen getötet. Du hättest alles Mögliche getan, um Heilung zu erfahren. Jetzt probier's doch einfach. Mach doch diesen Glaubensschritt, lass dich darauf ein. Geh einfach in diesen Fluss, tauch dich unter und dann wirst du sehen. Vielleicht wirst du Gott erleben, vielleicht wirst du geheilt werden. Und Naaman geht darauf ein. Und das ist die zweite Möglichkeit, wie man auf das Evangelium reagieren kann. Einen Glaubensschritt wagen und sich darauf einlassen, Gott zu erleben. Naaman geht zum Jordan und taucht sich unter. 7-mal. Und hier kommt der alles verändernde Moment. Das zentrale Bild dieser gesamten Geschichte und auch dieser Predigtreihe. Und ich möchte euch jetzt bitten, nehmt alle mal dieses orangene oder hautfarbene oder wie auch immer Zettelchen und schaut euch dieses Bild an. Das ist Naaman, wie er zum 7. Mal aus dem Wasser hochkommt. Wie er ungläubig an sich selber herunterschaut und in dem Moment ist es schon geschehen. Er ist geheilt. Seine Krankheit verschwunden. Seine Haut wie ein Babypopo. Er erlebt Gott. Er wird geheilt. Aber noch viel mehr geschieht hier in diesem Moment. Es geht hier um mehr als nur um diese körperliche Heilung. In dem Moment, in dem Naaman da hochkommt, geschieht etwas in seinem Inneren. Er erkennt Gott. Er begreift, dass Gott tatsächlich so völlig anders ist, als er sich das vorgestellt hatte. Naamans Denken über Gott verändert sich vollkommen. Und als er da hochkommt und dann mit dem Propheten danach spricht, dann sagt er nicht, dieser Gott ist ein einmächtiger Gott und wow, toller Gott. Sondern er sagt, dieser Gott ist der einzige Gott. Man merkt, was dann für eine Veränderung stattgefunden hat in seinem Denken. Ein fundamentaler Wechsel. Er erkennt, dieser Gott will keine großen Taten von mir sehen, mit denen ich versuche, irgendetwas zu verdienen. Dieser Gott sieht nicht meine Person an, weil alle vor ihm gleich sind. Dieser Gott schenkt aus Gnade und aus Liebe. Naaman erkennt, alles, was man braucht, ist nichts. Naaman hat hier einen Glaubensschritt gewagt, hat sich darauf eingelassen, Gott zu erleben. Und ich persönlich habe das auch mal erlebt an einem Punkt in meinem Leben. Das ist schon einige Jahre her. Ich war damals 9 Jahre alt, aber ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. In der Kirche, in die ich damals gegangen bin mit meinen Eltern, da gab es während dem Gottesdienst immer parallel so eine Kinderbetreuung. Und da bin ich hingegangen. Und eines Tages hat eine Mitarbeiterin dort uns erklärt, wisst ihr, irgendwann im Leben muss sich jeder Mensch einmal entscheiden, ob man Gott kennenlernen will, ob man sich darauf einlassen will, ihn kennenzulernen, mit ihm in einer Beziehung zu leben, ob man den Glaubensschritt tun will und Gottes geschenkte Liebe annehmen will oder nicht. Und sie hat uns dann ermutigt, diesen Schritt zu wagen. Und ich weiß es noch sehr genau, wie ich nach Hause gegangen bin und wie ich in mein Zimmer so gegangen bin und wie ich mich dort aufs Bett gelegt habe, auf den Rücken und die Decke angeschaut habe und gebetet habe, in meiner kindlichen Art und Weise, 9 Jahre alt war ich. Gott, ich will das. Ich will, Jesus, ich will dein Freund sein. Ich will dich erleben. Ich will dich kennenlernen. Ich will, dass du ein Teil meines Lebens bist. Wahrscheinlich habe ich es ein bisschen anders ausgerückt, weil ich war erst 9 Jahre alt. Aber in diesem Moment ist so eine Freude und so ein unheimliches Gefühl von Geborgenheit in mich reingekommen, wie ich es, glaube ich, bis dahin noch nie vorher erlebt habe. Ich habe Gottes Nähe so gespürt. Ich kann das gar nicht beschreiben richtig. Das war, wie ich es erlebt habe, dass ich einen Glaubensschritt gegangen bin, mich auf das Erleben Gottes eingelassen habe und dass dann etwas passiert. Und Naaman hat es in anderer Weise erlebt. Und wahrscheinlich wird es bei jedem Menschen ein Stück weit anders sein. Gott hat mit jedem Menschen seine individuelle Geschichte, die immer ein Stück weit anders aussehen wird. Aber wie auch immer dein Leben aussieht, was ich hoffe, ist, dass es irgendwann in jedem Leben zu dem Moment kommt, dass man sagt, dieser Gott, dass man erkennt, dieser Gott will keine Leistung von mir, sondern er schenkt bedingungslos. Wenn du dich danach sehnst, so etwas zu erleben wie Naaman, in dem Moment, als er aus dem Wasser hochkommt, wenn du dich danach sehnst, so einen Glaubensschritt zu gehen, Gott kennenzulernen, ihn zu erleben, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Eine Sache ist, dass du betest, dass du Gott sagst, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich erleben. Eine andere Möglichkeit ist, Sondgard hat vorhin über die Bibel gelesen, wo wir glauben, dass Gott durch diese Bibel auch in unser Leben spricht und dass er darin zu erkennen ist. Die andere Möglichkeit ist eben, dass du in der Bibel liest und versuchst, mehr über Gott herauszufinden und ihn kennenzulernen. Eine andere Möglichkeit ist, nächste Woche Mittwoch startet eine Entdeckergruppe hier von Nordstern. Das ist eine Gruppe, wo sich einige Leute treffen und über mehrere Wochen hinweg über verschiedene Themen austauschen. Wer ist Gott? Wer sind wir? Und verschiedene andere Themen, wo wir einfach ins Gespräch kommen darüber. Und das ist auch eine tolle Möglichkeit. Oder du kommst nach dem Gottesdienst nach da hinten und wir können uns weiter darüber unterhalten. Ich will einfach nur wahre Liebe fühlen. Ich will mit dem Lebendigen in Berührung kommen. Das singt Robbie Williams in seinem Lied als Suchender. Wenn du auch diese Sehnsucht hast, dann geh ihr nach. Lass dich inspirieren von Naamans Geschichte und lass dich darauf ein, Gott zu erleben. Lass dich auf ihn ein. Die Geschichte von Naaman ist hier noch nicht zu Ende. Sie wird weitergehen und in 2 Wochen werden wir die Fortsetzung hören. Dann wird Stefan predigen. Und wir werden jetzt noch einige Minuten haben, wo wir einfach ein bisschen Musik von Mathis und Micha lauschen können und wo ihr euch so ein bisschen Gedanken darüber machen könnt. Vielleicht darüber meditieren. Alles, was man braucht, ist nichts. Aber nicht viele haben das.